Viehzüchter und Ackerbauer leben die Germanen in ihren Höfen, ihren aus Holz gefügten Häusern. Gegen städtisches Leben müssen sie eine tiefe, noch lange Jahrhunderte fortwirkende Abneigung empfunden haben. Steinbau ist ihnen noch unbekannt. Die Römer sind hier ihre Lehrmeister geworden. Die Qualität des Viehs in den Ställen der Germanen ist noch gering. Pferde werden bereits in Gestüten gezüchtet. Im Sommer wird das Vieh durch Weide, im Winter durch Heufütterung ernährt. Von Geflügel gibt es nur Hühner. Die Wildgans, die gute Daunen liefert, und die Wildente werden gejagt. Angebaut werden Hafer, Gerste, Weizen, Roggen und Hirse, wahrscheinlich aber auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Bohnen, außerdem Mohrrüben, Lauch und Mohn. Ein wilder Apfelbaum ist heimisch. An Nutzpflanzen werden Flachs, Hanf und vermutlich auch Weid gebaut. Linnen ist seit der indogermanischen Zeit her bekannt, beide Geschlechter tragen Linnengewänder. Auch Wollentücher werden verwendet, von den Männern zudem oft kostbare Pelze. Den Räderpflug haben die Germanen den Römern übermittelt, ebenso wie den Gebrauch der Seife. Der Acker wird als Gemeinbesitz alljährlich ausgeteilt an die Sippen- oder Dorfverbände, die ihn wieder an ihre Angehörigen, die einzelnen Hofbesitzer und Familienväter, weitergeben. In den Rheingebieten und in Westfalen mag der Einzelbesitz an Ackergrund am frühesten aufgekommen sein. Jeder Dorfgenosse darf auf der Allmende jagen, fischen, holzen. Die Ernährung ist die der Viehzüchter, Milch, Käse, Fleisch. Dazu liefert der Ackerbau Hafermehl für Brei, Weizenmehl für Kuchen, Gerstenmalz für die Bereitung eines Bieres. Aus Obst und Waldbeeren wird ein Süßtrank erzeugt, der althochdeutsch Lied heißt. Der indogermanische Honigmet verschwindet. Das Fleisch wird am Spieß gebraten oder im Kessel gekocht. Die Wohlhabenden kennen auch schon die Butter. Den Wein haben erst die Römer ins Land gebracht. Römische Kaufleute lassen sich vielfach in Deutschland nieder oder dringen, den Flussläufen folgend, in das Innere vor. Die Sueven verbieten die Einfuhr des Weines, die bald verrömerten und entarteten Ubier aber öffnen ihr Land ganz dem römischen Handel. Dieser liefert Schmuckgegenstände, Geräte, Waffen und holt dafür Sklaven, Pelze, Daunenfedern und das feine blonde Frauenhaar der nordischen Rasse, das Perücken für die Römerinnen gibt, die für blond schwärmen. Römische Münzen bürgern sich erst seit den Tagen des Kaisers Augustus ein. Man steht noch völlig beim Tauschhandel und bezahlt wird mit Vieh. Als selbstständiges Gewerbe wird bereits seit der Bronzezeit die Metallbearbeitung betrieben, bemeistert die Schmiedekunst das schützende Eisen. Alles Übrige, auch Gewänder, die leinenen oder ledernen Hosen, die ledernen Schuhe, wird auf den Höfen erzeugt. In dieser Zeit harter Kämpfe, im Westen gegen die Kelten und dann die Römer, im Südosten gegen die zurückweichenden Illyrier, ist das Gold seltener geworden. Die Zeiten sollen erst anbrechen, in denen Germanen den ostgermanischen Sturmvölkern zunächst die Reichtümer der alten Welt zufallen. Als Verkehrsmittel wird zu Lande der Ochsenkarren, zu Wasser der lange Einbaum aus Eichenstamm benutzt. Plinius erzählt uns von so mächtigen Einbäumen, dass bis zu 30 Männer daran tragen mussten. Die Nordgermanen beherrschen auch weiter den Schiffbau, den sie gewiss bereits als eigenständiges Handwerk betrieben haben. Sie zimmern künstliche Fahrzeuge zusammen, um die Weite des Meeres diesen Wogenhengsten zu erschließen. Die Römer, besonders Tacitus, schildern mit großer Wärme die unverbrauchte Jugendkraft der germanischen Völkerschaften. Es ist das Bild des nordischen Menschen. Wir sehen ein urwüchsiges Volk, das den Kühnen ehrt und den Feigling verdirbt, das den Kampf um seiner selbst willen schätzt, weil es sich in der harten Eisenzeit nur durch den Kampf und durch gesteigertes Heldentum zu behaupten vermag. In die rauere Welt von damals taugen nur mutige Menschen, für Weichlinge ist kein Platz an der kärglichen Sonne. Besonders fällt den stark verderbten Römern die Keuschheit der Germanen auf. Das Wort keusch ist ein rein deutsches. Vor dem 20. Lebensjahr dürfen sich die Geschlechter nicht kennen. Die Ehen werden streng gehalten, der Ehebruch findet harte Bestrafung. Daraus erklärt sich auch die unverwüstliche Lebenskraft dieser Völkerschaften, trotz gelegentlich sehr schwerer Verluste. Der Gast findet im germanischen Hause freundliche Aufnahme, wie auch ihm das Haus des Wirtes heilig ist. Als Schattenseiten erscheinen der Hang zum Trunk und die unselige Leidenschaft für das Würfelspiel. Zur Zeit, da sie mit dem römischen Kaiserreich zusammenstoßen, besitzen die Germanen bereits eine eigene Schrift, das Runenalphabet, das sogenannte Futhark mit 24 Buchstaben. Die Zeichen werden in Buchenstäbe eingeritzt und müssen sich darum dem Holz anpassen. Der Name Buchstabe bezeichnet getreu das alte Schreibmittel. Da nur wenige um die Schrift Bescheid wussten und die Stäbchen zusammengeworfen und aufgelesen auch zu Prophezeiungen verwendet werden, wird für diese Schrift der weihevolle Name Runa, das ist Raunen, das Geheimnis, gebraucht. Wären uns doch viele Inschriften in Runenzeichen erhalten. Wir sind bitterarm an Resten aus unserer alten Zeit. Zweifellos hat die Unduldsamkeit christlicher Missionare, wie sie die für ganze Generationen geheiligten Baumriesen zerstörte, auch hier mit allem Alten aufgeräumt, da ja sicherlich die Inschriften religiösen Charakter trugen. Von der Dichtung der Germanen gibt Tacitus Zeugnis. Er spricht von Liedern, die vor dem Kampf gesungen werden, Lobliedern für Helden, so für Arminius. Er spricht von Braut-, Hochzeits- und Totenliedern, auch Götterlieder habe es gegeben. Die Lieder, sagt er, sind bei den Germanen die einzige Form der Überlieferung. Die schon früher erwähnte Abneigung unserer Altvorderen gegen städtisches Leben dürfte sich auch auf das Literarische übertragen haben, während doch schon die Luren aus der Bronzezeit auf musikalisch-dichterische Feiern vermutlich religiöser Art schließen lassen. Auf die frühen Zeiten des Eindringens der Ostgermanen in den Südgestaden der Ostsee will man sagen, wie die von der Streitstifterin Hilde, von der Schlacht der Venila, von Helgi, dem aus dem Totenreich zurückgekehrten, deuten. Erhalten ist uns aus so alter Zeit nichts. Unser ältestes deutsches Lied, das Hildebrandslied, ist erst 700 Jahre nach Tacitus aufgezeichnet worden und weist in eine ganz andere Zeit. Seine Form aber, die Langzeile mit ihren feierlichen Stabreimen, die den Vers binden, muss uralter germanischer Besitz gewesen sein und war wie kaum eine andere geeignet, im Gedächtnis bewahrt zu werden. Sind doch über weite Jahrhunderte weg bis zum heutigen Tage stabreimgebundene Formeln wie Haus und Hof, Ross und Reiter, Mann und Maus, Kind und Kegel ein fester Kern unseres Sprachschatzes geblieben. In allen germanischen Sprachen findet sich der Name Harfe, bei allen Stämmen die Hochschätzung der Kunst des Sängers.